Kapitel 12. The End. Kalle versuchte festzustellen, wie viel Whisky noch übrig war, indem er durch die Whiskyflasche hindurch ins Feuer schaute. Don, du trinkst zu langsam. Denk dran, bald ist die Flasche leer und dann haben wir kein Whisky mehr. Es sei denn, du fährst zur Tanke und kaufst billigen Whiskyverschnitt, aber den will ich mir heute nicht mehr antun. Trink schneller, Don John. Ich mag es nicht, wenn du mir nüchtern dabei zusiehst, wie ich betrunken werde. Ich fühle mich schon wie eine schreitende Leiche, fahrlässig umgebracht von einer kleinen, blöden, wuchernden Zelle, die so blöd ist, ihren eigenen Wirt zu töten. Seit Wochen betrachte ich mein Leben nur noch als Zuschauer. Während alle um mich herum ihr Leben leben, ihre Zukunft planen und geschäftig sind, habe ich schon abgeschlossen und mich innerlich von diesem Spiel verabschiedet. Alles ist für mich melancholisch leicht geworden. Eine Sache stört mich besonders an meinem bevorstehenden Ende. Ich werde nur 27 und kein Jahr älter. In meinem Alter sind alle großen Stars gestorben. Die vier großen Js, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain und Jim Morrison. Alle waren Stars und ich bin nicht einmal eine Sternschnuppe. Andererseits spielt es keine große Rolle. Bald sind wir alle weiße Schädel, was mich an den Abend bei Pflanze und Deva erinnert.